zarter Angst bewusst, sich wieder kräftig kann erquicken. Das jammervolle Herz empfindet nun nach tränenreichem Schmerz den hellen Schein von Jesu Gnadenblicken. Sein Wort hat mir so vielen Trost gebracht, dass mir das Herz wieder lacht. Als wenn's beginnt zu springen, das nagende Gewissen kann mich nicht länger quälen. Dieweil Gott alle Gnad verheißt, hier nächst die Gläubigen und Frommen mit Himmelsmanna speist, wenn wir mit zerknirschtem Geist so